Artículo primero. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela. Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso. Suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Retira la lucha porque hay un golpe de Estado en Venezuela. Que sacan preso. Este es nuestro sueño. Por nuestros hijos queremos a nuestro presidente. Venezuela. Notizen zur bolivarianischen Revolution. Ein Feature von Raul Zelig. Caracas, Ende 2005. Ein tropisches Gewitter ist über der 4-Millionen-Stadt niedergegangen. Am Avila, dem 2500 Meter hohen Hausberg der venezolanischen Hauptstadt, verfangen sich Nebelfäden in den Baumkronen. An den von Müllhaufen gesäumten Wegen riecht es nach Rauch und Feuchtigkeit. Auf dem Sportplatz eines Armenviertels, der einzigen Grünfläche zwischen Hütten und unverputzten Ziegelbauten, haben sich einige hundert Menschen versammelt. Sie gedenken eines Ereignisses, das 32 Jahre zurückliegt. Vamos a prepararnos, vamos a continuar con este acto revolucionario en homenaje al pueblo chileno, en homenaje a Salvador Allende, el presidente. Wir machen weiter mit unserer Gedenkveranstaltung für Salvador Allende, den revolutionären Präsidenten Chiles, der vom friedlichen Weg zum Sozialismus überzeugt war und dafür gestorben ist. Unser Präsident Hugo Rafael Chávez Frías verfolgt heute das gleiche Ziel, den friedlichen Weg zum Sozialismus. Dass viele Venezolaner, je nach politischem Standpunkt, heute befürchten oder hoffen, dass Präsident Chávez das gleiche Schicksal ereilen könnte wie 1973 Salvador Allende, berührt und irritiert mich gleichermaßen. Die Berichte über die Verbrechen der chilenischen Militärdiktatur haben mich in den frühen 80er Jahren als Schüler politisiert. Seitdem habe ich ein durch und durch negatives Bild von lateinamerikanischen Militärs. Der venezolanische Präsident Chávez jedoch, der von vielen Menschen in Südamerika heute als Hoffnungsträger gefeiert wird, ist selbst Soldat und Putschist. Der 1954 geborene Hugo Chávez Frías führte als Offizier der Fallschirmspringertruppen 1992 einen Umsturzversuch gegen eine gewählte, allerdings der Korruption bezichtigte Regierung an. Das Vorhaben scheiterte. Chávez kam ins Gefängnis. Nach seiner Haftentlassung gründete Chávez eine politische Sammlungsbewegung und versprach die bolivarianische Revolution in Anlehnung an den Unabhängigkeitsführer Simón Bolívar, der im 19. Jahrhundert weite Teile Südamerikas von der spanischen Kolonialmacht befreit hatte. 1998 wurde Chávez mit großer Mehrheit zum Präsidenten gewählt. Seine Regierung startete umfangreiche Gesundheits- und Bildungsprogramme für die ärmsten Bevölkerungsteile, verabschiedete eine Landreform und sorgte mit Kritik an den USA auch auf internationaler Bühne für Aufsehen. Schon bald jedoch traf diese Politik auf erbitterten Widerstand. Im Herbst 2001 formierte sich ein breites Oppositionsbündnis aus Parteien, Unternehmerverbänden, Medien und Gewerkschaften. Nach zahlreichen Großdemonstrationen wagte diese Opposition zusammen mit rechten Militärs im April 2002 einen Putschversuch, den der Präsident nur überlebte, weil Hunderttausende von Slumbewohnern Chávez auf der Straße verteidigten. Caracas ist eine Stadt der Extreme. Im reichen Osten wähnt man sich in Miami. Die Armenviertel an den Berghängen stehen den elendsten Favelas von Rio in nichts nach. Und im heruntergekommenen Zentrum zeigt sich das ganze Ausmaß der gescheiterten Modernisierung. Überalterte Fahrzeuge stoßen schwarze Abgaswolken aus. Viele der während des Ölbooms in den 70er Jahren entstandenen Gebäude stehen leer. Auf den Fußgängerwegen haben ambulante Verkäufer ihre Stände aufgeschlagen. Mehr als 50% der Venezolaner verdingen sich heute in der informellen Ökonomie. Als Straßenhändler verkaufen sie Unterwäsche, Räucherstäbchen, Zeitungen oder raubkopierte Musik-CDs. Die bekannteste venezolanische Tageszeitung, der konservative El Universal, hat in der zentral gelegenen Avenida Urdaneta ihren Sitz. In gewisser Hinsicht wirkt die Zeitung hier fehl am Platz. Denn die gut situierten Venezolaner betrachten die chaotische Innenstadt von Caracas heute als Feindesland. Miguel San Martín, Chefredakteur des Universal, zeichnet ein düsteres Bild der Lage im Land. Hay una combinación de factores en esa personalidad, pero el rasgo fundamental del presidente es el autoritarismo. Ich glaube, am kennzeichnendsten für die Persönlichkeit des Präsidenten ist sein autoritärer Charakter. Verschiedene Psychologen sind in dieser Frage konsultiert worden. Manche halten ihn für größenwahnsinnig, aber für mich ist er vor allem ein Autokrat. Er hat viel von den Militärdiktatoren, die Lateinamerika in den 50er und 60er Jahren beherrschen. Su personalidad tiene muchísimo que ver con esa imagen del cacique militar. Er verbindet das mit einer völlig anachronistischen Ideologie. In einer Zeit, da in der ganzen Welt Kommunismus und Verstaatlichung überwunden sind und die Entwicklung in Richtung Demokratie und Bürgerrechte geht, setzt der Präsident auf ein totalitäres Gesellschaftsmodell. La vista hacia aumentar los derechos y las libertades ciudadanas. Die Regierung strebt die Verstaatlichung aller Bereiche an. Deswegen handelt es sich bei der Auseinandersetzung hier auch nicht um einen Konflikt zwischen Regierung und Opposition, sondern um den Kampf zwischen Demokratie und totalitärer Herrschaft. Die Schilderungen des Chefredakteurs San Martín klingen besorgniserregend. Sie sind jedoch, das muss man dazu sagen, die Äußerungen eines politischen Akteurs, eines Wortführers der Opposition. Nachdem die beiden großen Parteien Venezuelas, die Sozial- und Christdemokraten, in den 90er Jahren wegen schwerer Korruptionsfälle weitgehend auseinanderfielen, übernahmen die großen Medien eine politische Führungsrolle. Die Tageszeitung El Universal stand gemeinsam mit Fernsehsendern, Unternehmerverbänden und Teilen der traditionellen Gewerkschaften an der Spitze der Oppositionsbewegung. Vor und nach dem Putschversuch des Jahres 2002. Die Protestwelle mündete im August 2004 schließlich in ein Referendum, das erst durch eine unter Chávez verabschiedete, partizipatorische Verfassung möglich geworden war. Die Opposition trug 3 Millionen Unterschriften zusammen, um das Referendum zu erzwingen, und verlor es dann glatt. 60% der Wähler stimmten für den umstrittenen Präsidenten. Obwohl unabhängige Wahlbeobachter wie die Carter Foundation das Abstimmungsergebnis bestätigten, erkennt die Opposition ihre Niederlage bis heute nicht an. Einige ausländische Berichterstatter haben ihr deshalb Realitätsverweigerung vorgeworfen. Chefredakteur Miguel San Martín jedoch geht die Verweigerung der bürgerlichen Parteien noch nicht weit genug. La dirigencia política de la oposición se ha dedicado a tratar de sobrevivir. Die Führung der Opposition versucht in der Nische zu überleben, die man ihr überlassen hat. Sie ist in eine Falle gegangen. Sie spielt die Rolle eines demokratischen Feigenblatts, denn nur so kann Chávez behaupten, dass in Venezuela Demokratie und Parteien funktionieren. Diese Blindheit der Opposition hat dazu geführt, dass sich viele Chávez-Gegner von den Parteien abgewendet haben. Vom Oppositionsbündnis erwartet San Martín nicht mehr viel. Auch die Protestbewegung der Mittelschichten ist zerfallen. So setzt er nun auf eine wachsende Unzufriedenheit unter den Chávez-Anhängern selbst. La situación social del país se ha ido deteriorando. Die soziale Lage verschlechtert sich kontinuierlich. Viele Chávez-Wähler protestieren heute schon gegen die Regierung. Sie spüren, dass die staatlichen Programme nicht funktionieren. Sie sind immer unzufriedener damit, dass Chávez der ganzen Welt Hilfslieferungen und venezolanisches Öl zukommen lässt. Es mag ja sehr menschlich sein, andere Länder auf diese Weise zu unterstützen, aber zunächst sollte man die Grundbedürfnisse der eigenen Bevölkerung befriedigen. Die Beschreibungen der Lage, die man in Venezuela heute zu hören bekommt, könnten unterschiedlicher kaum ausfallen. Ich verbringe einen Vormittag in Altamira. In diesem Mittel- und Oberschichtsviertel im Osten der Stadt habe ich 2003 ein halbes Jahr gelebt. Auf der Plaza Francia, wo sich früher täglich die Opposition versammelte, herrscht heute eine deutlich entspanntere Stimmung. Ich unterhalte mich mit einigen Passanten über ihre Sicht der Dinge. aquí, pero después del revocatorio todo volvió a la normalidad, sí, mucha gente todavía está con... Ein junger Student erzählt, dass er heute eine bessere Meinung von der Regierung habe als damals. Ein anderer Passant berichtet, dass er Enteignungen fürchte, vor allem von Grundbesitz auf dem Land. Wem soll man glauben, wenn ein ganzes Land in unversöhnliche politische Lager zerfällt und es die Medien mit der journalistischen Seriosität nicht allzu ernst nehmen? Ich mache mich mit der U-Bahn auf den Weg in den Westen der Stadt. Die nicht mehr ganz neue, aber immer noch modern wirkende Metro hält Caracas wie eine Klammer zusammen. In der venezolanischen Hauptstadt gibt es wenige Orte, an denen man sich als Passant problemlos bewegen kann. In den reichen Vierteln bestimmen hohe Mauern, Stacheldraht und Elektrozäune das Bild. Die Barrios, die armen Viertel auf der anderen Seite, kann man nur in Begleitung von Ortskundigen betreten. Das U-Bahn-System ist einer der wenigen Räume, der von allen Caraqueños genutzt werden kann. Als ich 11 Stationen weiter westlich aussteige, betrete ich eine andere Welt. Auf mehreren Anhöhen stehen gewaltige 15-stöckige Sozialbaublocks, die sich wie Festungen aus einem Meer von unverputzten Ziegelbauten erheben. Marzahn meets Lagos. Das 23 de enero, zu Deutsch 23. Januar, ist eines der größten und geschichtsträchtigsten Armenviertel von Caracas. In den 50er Jahren ließ der Militärdiktator Marcos Pérez Jiménez hier, nahe der Innenstadt, unter Leitung des modernistischen Architekten Carlos Villanueva Sozialbauten für mehrere 10.000 Menschen errichten. Noch vor der Übergabe der Wohnungen stürzte jedoch eine Protestbewegung den Diktator. Auf den Freiflächen zwischen den Wohnblocks, die die Slums eigentlich aus dem Zentrum von Caracas hatten verdrängen sollen, entstanden neue Wellblechsiedlungen. So gilt das Viertel heute als Symbol der gescheiterten venezolanischen Modernisierungspolitik. Im 23 de enero hatten die revolutionären Gruppen, die sich gegen das neu etablierte Zwei-Parteien-System auflehnten, immer besonders viele Anhänger. Das 23 de enero besaß den Ruf eines Unruheherds. Seine Bevölkerung stand unter Generalverdacht. Ich treffe Juan Contreras, der seit vielen Jahren in Nachbarschaftskomitees des Viertels aktiv ist. Vor wenigen Tagen haben die Bewohner in Absprache mit der linksregierten Stadtverwaltung von Caracas eine Polizeiwache übernommen. Ich frage, was mit der Wache geschehen soll. Wir wollen sie in ein Nachbarschaftszentrum verwandeln für soziale und politische Arbeit. Von hier aus wird ein Stadtteil Radio senden und das Büro der Alphabetisierungskampagne wird hier sein. Im 23 de enero gibt es viel Kriminalität. Glauben Sie nicht, dass es hier ohne Polizeiwache noch gefährlicher werden wird? Nein, das ist mit der Polizei abgesprochen. Sie haben einen anderen Posten in der Nähe und werden weiter Streife fahren. Ich habe gehört, dass Sie schlechte Erfahrungen mit der Polizei gesammelt haben. Sehr schlechte. Von dieser Wache ging 30 Jahre lang Repression aus. Juan Contreras zeigt mir die Zellen des erst vor wenigen Tagen aufgegebenen Polizeipostens. Ich frage ihn, wie es früher gewesen ist, vor dem Amtsantritt der Chávez-Regierung. Ob die Nachbarschaftsorganisationen unter den christ- und sozialdemokratischen Vorgängerregierungen verfolgt worden seien. Natürlich. Die Zellen waren hier früher immer voll. Wenn es Straßenproteste gab, machte die Polizei nachts Großrazzien. Sie nahm alle Leute fest, die sie kriegen konnte, und hat sie hier ins Loch geworfen. Saßen Sie hier auch mal ein? Ja, dreimal. Für Juan Contreras gibt es eigentlich erst seit dem Amtsantritt von Präsident Chávez so etwas wie demokratische Freiheiten. Seine Sichtweise widerspricht der des Chefredakteurs Miguel San Martín diametral. Ich glaube, wir haben beachtliche Fortschritte gemacht. Der wichtigste Erfolg, den wir als Basisbewegung in 7 Jahren Revolution gehabt haben, ist vielleicht der hier, dass wir eine Wache, wo 30 Jahre lang gefoltert und gemordet wurde, mit Unterstützung der Stadtverwaltung in ein Nachbarschaftszentrum verwandeln konnten. Contreras führt mich in den Hinterhof der Wache und stellt mir eine Angestellte der Stadtverwaltung vor. Sie betreut hier eine kleine Veterinärstation. Im Hof hat die 40-jährige Frau einen Gemüsegarten angelegt. Hier habe ich Mais angebaut. Ich komme sehr früh morgens. Ein Revolutionär muss in allen Bereichen aktiv sein. Man darf nicht nur Angestellte oder Hausfrau sein. Venezuela muss als Ganzes vorankommen. Man muss kämpfen. Preparas y uno, dos, suave, tres. Ein paar Schritte weiter, auf dem Parkplatz, auf dem früher vergitterte Wagen standen, machen Seniorinnen Aerobic. Es ist tatsächlich eine bemerkenswerte Entwicklung für eine Polizeiwache. Las Casitas, ein südlicher Außenbezirk von Caracas. Hier oben auf einem Bergkamm oberhalb der Stadt wirkt Caracas fast wie ein Dorf. Im Haus der Familie Lopez findet Unterricht statt. Eines der Sozialprogramme, die nach einem Unabhängigkeitskämpfer des 19. Jahrhunderts benannte Mission Rivas, will es Schulabbrechern ermöglichen, ihren Abschluss nachzumachen. Die Regierung spricht von 770.000 Teilnehmern des Programms. Auch wenn die wirklichen Zahlen darunter liegen dürften, ist nicht zu übersehen, dass die Mission eine regelrechte Lernbegeisterung unter den einfachen Venezolanern ausgelöst hat. In diesem Fall sind die meisten Teilnehmer Frauen zwischen 30 und 40. Wie viele machen in der Schulklasse mit? Am Vormittag 22. Und nachmittags gibt es noch eine andere Klasse? Ja, aber ich weiß nicht, wie viele das sind. Sie sind hier, um Ihr Abitur nachzumachen? Genau, um studieren zu können. Gibt es denn überhaupt genug Studienplätze? Ja, die sind garantiert. Wenn man den Abschluss gemacht hat, kriegt man einen Platz zugeteilt. Und wann haben Sie angefangen? Als die Mission begann, am 17. November 2003. Wie die meisten Sozialprogramme der Regierung Chavez beruht auch das Bildungsprogramm auf beträchtlicher Eigeninitiative der Bevölkerung. Weil der schwerfällige venezolanische Staat nicht in der Lage war, für mehrere hunderttausend Schüler Unterrichtsräume und Lehrer bereitzustellen, wurde die Bevölkerung zur Mitarbeit aufgefordert. Die Nachbarschaftsorganisationen besorgen Räumlichkeiten und stellen Betreuer. Der Staat liefert die Materialien, das heißt Bücher, Fernseher und Videogeräte. Die Lektionen werden vom Band abgespielt. Betreuer helfen den Schülern bei den Übungen. Die Opposition kritisiert, dass das Programm keine vollwertige Ausbildung gewährleiste. Die Klasse lernt Englisch. Das heißt, es wirkt eher, als würde sie diskutieren. Der Unterrichtsstoff entspricht ungefähr dem, was man in einer deutschen Realschule in der 7. oder 8. Klasse durchnimmt. Abgedeckt werden sollen alle Fächer, die für eine Hochschulreife unverzichtbar sind. Mathematik, Spanisch, Englisch, Geschichte, Grundlagen der Naturwissenschaften. Das Fehlen einer ausgebildeten Lehrkraft macht sich bemerkbar. Niemand weiß, wie sich Katze auf Englisch richtig ausspricht. Im Stockwerk unter der Schulklasse, eine Armenküche. Auch hier dasselbe Prinzip. Der Staat stellt die Lebensmittel, Freiwillige aus der Nachbarschaft kochen. 150 warme Mahlzeiten zweimal am Tag. Meter entfernt drei neu errichtete Anlagen. Im ersten Gebäude der staatliche Supermarkt, in dem Lebensmittel zu Vorzugspreisen angeboten werden. Die Regierung will ein von Konzernen unabhängiges Vertriebsnetz aufbauen, Absatzmärkte für neu gegründete Agrarkooperativen schaffen. Ein paar Schritte weiter das Internetcafé, in dem die Slumbewohner täglich 30 Minuten lang kostenlos surfen können. In der halben Stunde kannst du ins Internet gehen oder auch mit Programmen arbeiten. Mit Word, Excel oder PowerPoint. Es gibt nur ein paar Normen. Du darfst nicht spielen, chatten und Porno-Webseiten anschauen. Sonst kannst du machen, was du willst. Du kannst das, was du im Netz recherchiert hast, auch runterladen und auf einem Datenträger mit nach Hause nehmen. Und schließlich, direkt nebenan, ein neuer Gesundheitsposten. Das Gesundheitsprogramm Barrio Adentro ist das wohl bekannteste, aber auch umstrittenste Sozialprogramm der Regierung Chavez. Im Rahmen eines Abkommens mit Kuba hat die venezolanische Regierung mehr als 15.000 Ärzte und Physiotherapeuten ins Land geholt. Die Castro-Regierung erhält dafür im Gegenzug Erdöllieferungen, die sie teilweise auf dem Weltmarkt weiterverkauft. Alicia Lopez, in deren Haus mehrere Sozialprogramme untergebracht sind, engagiert sich im örtlichen Gesundheitskomitee. Mit den politischen Ansichten der kubanischen Ärzte hat sie so ihre Probleme. Die Autoritätshörigkeit der Kubaner ist ihr fremd. Alicia Lopez hat bei der Verteidigung der Chavez-Regierung in den vergangenen Jahren mehr als einmal ihr Leben riskiert. Zur Staatsmacht hat sie dennoch ein ausgesprochen distanziertes Verhältnis. In unserem Viertel hat der Staat viel Geld in die Sozialprogramme investiert und deshalb versucht, sie unter Kontrolle der Regierungsparteien zu stellen. Wir Nachbarschaftskomitees haben das verhindert. Die Parteien wollen sich unserer Arbeit bemächtigen. Sie wollen über etwas bestimmen, das sie nicht aufgebaut haben. Auch bei der Umsetzung der Programme gibt es viele Probleme. Die Lehrpläne klingen toll, aber viele Betreuer bereiten den Unterricht nicht richtig vor. Oder umgekehrt die Freiwilligen aus der Armenküche. Der Staat hat ihnen eine Aufwandsentschädigung zugesagt. Sie arbeiten jetzt seit 1,5 Jahren, haben aber kein Geld erhalten. Vor 2 Monaten hat man ihnen Gutscheine versprochen, doch die sind auch nicht angekommen. Und wie wird Venezuela Ihrer Meinung nach in 5 Jahren aussehen? Freier als heute? Wenn wir so weitermachen wie zuletzt nicht, dann wird uns das System schlucken. Sie sind eher pessimistisch. Ja, weil das, was ich sehe und erlebe, ganz anders ist, als es sein sollte. Eigentlich ist von einem libertären, freiheitlichen Bildungskonzept die Rede. Aber in der Praxis sieht das anders aus. Wir machen keine Bewusstseinsarbeit, sondern verfallen wieder in eine Art karitative Sozialarbeit. Sie glauben aber nicht, dass Chavez das Problem ist. Nein. Also zumindest, wenn man die wöchentlichen Fernsehsendungen von Chavez als Grundlage nimmt. In denen bemüht sich der Präsident ja immer darum, Dinge zu erklären und die Bevölkerung zur Eigenverantwortung aufzurufen. Aber die Leute um ihn herum schenken dem keine Beachtung. Diese Woche hat Chavez über die staatlichen Lebensmittelläden gesprochen, dass sie toll funktionieren und ihr Angebot erweitert worden ist. In der Praxis hat das aber gar nicht stattgefunden. Die staatliche Ladenkette hat riesige Probleme mit Korruption und Ineffizienz. Der Leiter des Programms stand in der Fernsehsendung neben dem Präsidenten und hat nichts dazu gesagt. Wir sind gutgläubig und denken, dass der Präsident von diesen Dingen wirklich nichts weiß. Auf dem Weg nach Barinas, einer 200.000 Einwohnerstadt im Südwesten Venezuelas. Während der 10-stündigen Busfahrt kommen wir immer wieder an Förderanlagen des staatlichen Erdölunternehmens vorbei. Verstreut stehen sie auf Viehweiden, endlos, als sollte einem vorgeführt werden, dass sich in diesem Land wirklich alles ums Öl dreht. Tatsächlich wird die gesamte Reformpolitik der Regierung Chavez mit Öleinnahmen finanziert. Die große Frage dabei lautet, was passiert, wenn der Ölpreis eines Tages wieder fallen sollte? Wie nickende Pferde sehen die Pumpstationen in der weiten Ebene aus. Venezuela, Gründungsmitglied der OPEC, gehört zu den größten Ölexporteuren der Welt. Über 3 Millionen Barrel täglich fördert das Land. Die Deviseneinnahmen beziffern sich auf etwa 50 Milliarden US-Dollar jährlich. Ökonomen zufolge hat das schwarze Gold im südamerikanischen Land die sogenannte holländische Krankheit beschert. Der Zufluss von Petrodollars verursacht eine Überwertung der venezolanischen Währung. Das verteuert die Arbeitskraft und damit auch einheimische Produkte. Vor diesem Hintergrund erklärt sich, warum Venezuela die meisten Konsumgüter importiert. Das fruchtbare Land, dreimal so groß wie Deutschland, führt beispielsweise 60% seiner Nahrungsmittel aus dem Ausland ein. Auch das politische System des Landes wurde nachhaltig vom Öl geprägt. Der Staat, als Verwalter der Rohstoffvorkommen, verwandelte sich schon früh im 20. Jahrhundert in die wichtigste Reichtumsquelle. Das hat die politischen Parteien zu Klientelverbänden werden lassen. Mit kleineren Geldgeschenken wurden Wählerstimmen gekauft, Eine Parteimitgliedschaft sorgte für eine Anstellung im aufgeblähten Staatsapparat und auf oberster Ebene nutzten Minister und Präsidenten die gewaltigen Bauprojekte des Landes, um öffentliche Gelder auf Privatkonten umzuleiten. Allein der sozialdemokratische Präsident Carlos Andrés Pérez, der Venezuela in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts regierte, soll auf diese Weise mehrere Milliarden Dollar beiseite geschafft haben. Eigentlich allen Venezolanern ist klar, dass das Land alternative Produktionszweige aufbauen muss. Vor allem die Selbstversorgung mit Lebensmitteln steht auf der Tagesordnung. Doch das Problem ist nicht einfach zu lösen. Weniger als 10% der Bevölkerung lebt heute noch auf dem Land. Die meisten Bauern sind während des Ölbooms in die Städte abgewandert, wo man leichter überleben konnte. Ihr Boden gehört heute Großgrundbesitzern, die ihn nur selten intensiv nutzen. Barinas liegt in den Llanos, den großen Ebenen südlich der venezolanischen Cordillere. Die Landschaft ist beeindruckend. Nach Westen erheben sich 5000 Meter hohe, im Dunst verschwimmende Berge. Nach Osten erstreckt sich die flache, flirrend heiße Savanne. Ich besuche eine Landbesetzung, 15 Minuten außerhalb der Stadt. 30 Familien haben auf brachliegendem Großgrundbesitz ein provisorisches Camp errichtet. Die Männer und Frauen, die hier eine Kooperative aufbauen wollen, leben seit 4 Monaten in Verschlägen aus Holzlatten und Plastikplan. Die meisten von ihnen haben schon vor mehr als 10 Jahren aufgehört, als Bauern zu arbeiten. Erst mit der Agrarreform und den Aufrufen Chavez zur Gründung von Genossenschaften haben sie sich ermutigt gefühlt, aufs Land zurückzukehren. Das Projekt ist entstanden, weil einige Leute, arme Leute ohne jeden Besitz, zu meiner Hütte gekommen sind und mich gefragt haben, ob es wohl eine Chance gäbe, das Land hier zu bekommen. Ein paar haben hier schon früher angebaut, vor mehr als 20 Jahren. Sie wussten, dass der Boden für Landwirtschaft sehr gut geeignet ist. Das venezolanische Agrarreformgesetz sieht vor, dass genossenschaftlich organisierte Bauern Land zugeteilt bekommen. Der Staat verspricht außerdem Kredite, Straßenanbindungen, Schulen und Gesundheitsposten. In der Praxis jedoch arbeiten die Behörden oft so unzuverlässig, dass die landlosen Bauern dazu übergegangen sind, brachliegende Ländereien einfach zu besetzen. Sie wollen den Staat damit zum Handeln zwingen. Hier, wo sich das Camp befindet, ist ein strategischer Punkt. Wir bewachen die Zugänge zum Grundstück. Wir verhindern, dass die Eigentümer das Land doch noch schnell bestellen. Die Grundbesitzer behaupten dann, der Boden würde nicht brach liegen. Nur unbebautes Land darf nämlich enteignet werden. Eigentlich ist unser Fall klar, hier wird schon lange nicht mehr angebaut. Aber die Angestellten der Landreformbehörde haben ihre Arbeit schlampig gemacht. Sie haben versucht, unser Projekt zu unterlaufen. Das Problem ist, dass manche Staatsangestellte unsere Rechte als Bauern verletzen. Die Landfrage macht deutlich, wie komplex sich die Konflikte in Venezuela gestalten. Auf den ersten Blick scheint die Angelegenheit klar. Eine Linksregierung setzt mit Enteignungen Grundbesitzer und Unternehmer unter Druck. Doch wenn man genauer hinschaut, ist es weitaus komplizierter. Die venezolanischen Kleinbauern werfen staatlichen Stellen vor, sich vom Großgrundbesitz bestechen zu lassen und die Landreform zu sabotieren. Auch in einer anderen Hinsicht sind die Großgrundbesitzer alles andere als wehrlose Opfer. In den vergangenen 5 Jahren wurden fast alle politischen Morde in Venezuela an Anhängern des Präsidenten begangen. Bei Landkonflikten wurden bislang 120 Kleinbauern von bezahlten Killern ermordet. Abends, als wir in den Hängematten liegen, kann man sich nicht vorstellen, dass der idyllische Ort am Ufer einer Flussbiegung zum Schauplatz von Gewalt werden könnte. Das einzige beunruhigende Geräusch ist das dunkle Dröhnen, das aus einem entfernt gelegenen Waldstück herüberdringt. Die Bauern nennen es das Fauchen des Tigers. Es sind Förderanlagen, die auch hier Tag und Nacht Öl aus dem Boden pumpen. Einige Tage später begleite ich die Landbesetzer aus Barinas zu einem Bauernkongress. Wir haben die Maschinen, die wir haben. Wir haben die Spazien, die wir haben. Etwa 200 Delegierte aus allen Landesteilen sind zusammengekommen, um über die Umsetzung der Landreform zu diskutieren. Neben dem Minister für Solidarwirtschaft ist auch Landwirtschaftsminister Antonio Albarrán anwesend. Auf sein Haus werden Gegner der Agrarreform wenige Tage später einen Anschlag verüben. Die Bauern wissen, dass die beiden Minister nicht für die schleppende Umsetzung der Reform verantwortlich sind. Und doch nutzen sie die Gelegenheit, um ihre Wut loszuwerden. Sie beschweren sich darüber, dass staatlich finanzierte Landmaschinen an nur auf dem Papier existierende Genossenschaften geliefert werden, dass Großgrundbesitzer straflos Morddrohungen aussprechen können oder dass Beamte zugesagte Kredite zurückhalten, um das Geld kurzfristig zum eigenen Vorteil auf Banken anzulegen. Der Ton ist unfreundlich. Doch Minister Elias Chauer scheint Verständnis dafür zu haben. Der Kampf gegen den Großgrundbesitz ist kein Kinderspiel. Im Rahmen unserer Ausbildungsprogramme sind fast 60.000 Venezolaner in landwirtschaftlichen Berufen unterrichtet worden. Jetzt haben wir nicht genug Land, um alle Kooperativen anzusiedeln. Die Regierung hat Programme zur Förderung der Landwirtschaft verabschiedet. Wir gehen gegen die Korruption vor, aber alle Maßnahmen sind wirkungslos, wenn sich die Bauern nicht selbst organisieren. Deswegen begrüßen wir Kongresse wie diesen hier. Der Staat kann finanzielle Unterstützung leisten, aber die Bauern müssen die eigentlichen Protagonisten der Veränderung sein. Sie müssen zu einer sozioproduktiven Kraft werden, sich organisieren und direkt für die Bedürfnisse der Bevölkerung anbauen. Natürlich sollen sie von der Landwirtschaft anständig leben können, aber ihre Produktion darf nicht in erster Linie auf Profit abzielen. Die Bauern sollen nicht für den Kapitalismus produzieren, sondern die Versorgung des Volkes mit Lebensmitteln sicherstellen. Katia, ein Armenviertel nahe der Innenstadt von Caracas. Das staatliche Erdölunternehmen hat hier auf dem Gelände einer ehemaligen Tankanlage ein Gewerbegebiet der besonderen Art eingerichtet. In einem Modellprojekt sollen Ausbildung, Produktion und soziale Grundversorgung der Bevölkerung miteinander verbunden werden. Als Beweis, dass eine alternative Entwicklung möglich ist. In Anbetracht endlicher Ölvorräte hat die Regierung Chavez die Parole der endogenen Entwicklung ausgegeben, eine Entwicklung von innen. Der Weg der Industriestaaten soll dabei nicht einfach kopiert, sondern es soll an lokal vorhandene Potenziale angeknüpft werden, also vor allem an Wissen und Können der Bevölkerung. Im Mittelpunkt des Konzepts stehen Ausbildungsprogramme. Die Mission Vuelvan Caras, zu Deutsch etwa Geht zurück, Leute, wurde ursprünglich initiiert, um Stadtbewohner zur Rückkehr aufs Land zu bewegen. Mittlerweile jedoch umfasst das Programm Berufsausbildungen aller Art. 170.000 Menschen haben nach Staatsangaben bislang davon profitiert. Ein Jahr lang nehmen die Stipendiaten an Ausbildungen in Projektbetrieben teil, beispielsweise als Landwirte, Schuhmacher oder Schneider. Danach erhalten sie Kredite und weiterführende Beratung. Als völlig offen gilt allerdings, ob die Kooperativen auch ohne staatliche Unterstützung längerfristig bestehen können. Das inició a través de una misión que se llama Vuelvas Cara. Entonces se incluyó gente de la comunidad. Wir haben hier im Rahmen des Programms Vuelvan Caras angefangen. Auf der Anlage befinden sich eine Poliklinik, eine Apotheke mit subventionierten Medikamenten, Sportplätze, eine Textil- und eine Schuhfabrik. Und es gibt kulturelle Aktivitäten. Ein Kindergarten und ein Nachbarschaftsradio sind geplant. Die Textil- und die Schuhkooperative waren Bestandteil des Ausbildungsprogramms. Jetzt arbeiten wir hier als eigenständige Kooperativen. 240 bis 280 Personen. In der Textilfabrik stellen wir zurzeit Taschen für staatliche Läden her. 250 Stück sollen das werden. Außerdem haben wir Aufträge für T-Shirts, Baseballkappen und Jogginghosen. Ich frage, ob die Genossenschaftlerinnen, fast alle sind Frauen, einen festen Lohn erhalten. Nein, bis Ende des Jahres zahlen wir uns aus einem staatlichen Kredit einen Vorschuss aus. 250.000 Bolívares pro Monat. Zum Jahresende verteilen wir dann den Gewinn. Wir sind hier alle gleich. Es ist ein bescheidener Lohn. 250.000 Bolívares entsprechen nicht einmal 100 Euro. Und trotzdem wird es die Kooperative schwer haben. Gerade in der Textilbranche konkurriert man mit extrem billiger Weltmarktware. Schon heute ist absehbar, dass viele der mittlerweile 7.000 in Venezuela eingetragenen Kooperativen scheitern werden. An den schon länger existierenden Landwirtschaftsbetrieben kann man abschätzen, wie beschwerlich der Weg ist. Oft bestehen Genossenschaften, die von 100 Familien gegründet wurden, nach einem Jahr nur noch aus einem Dutzend Mitgliedern. Genossenschaftlich arbeiten, ist das nicht auch mit Streit und langen Diskussionen verbunden? Schon, aber wir müssen zusammenhalten. Wir müssen ja auch zusammenarbeiten, so ist das halt in Genossenschaften. Sicherlich gibt es Konflikte, aber wir haben sie bisher immer hier drinnen gelöst. Alles wird in der Versammlung besprochen. Alle haben die gleiche Stimme. Sind Sie die vielen Versammlungen nicht leid? Nein. Manche sagen schon ständig diese Treffen. Aber solche Versammlungen müssen eben sein. Das Kooperativengesetz verlangt, dass über die Neuaufnahme eines Genossenschaftlers die Vollversammlung entscheidet. Und haben Sie nicht auch ein bisschen Angst? Ein Unternehmen aufzubauen ist ja immer schwierig. Schwierig ist es schon. Es ist für uns ganz neu. Wir müssen die Arbeit koordinieren, die Buchhaltung organisieren. Aber richtig Angst haben wir nicht. Wir vertrauen darauf, dass wir das schaffen. Wir nehmen den Genossenschaftsgeist ernst und wir bekommen ja auch Unterstützung. Der Staat hat uns die Anlagen finanziert und bietet uns Weiterbildungen an. Und Gott sei Dank stellt uns das staatliche Erdölunternehmen auch Berater zur Verfügung. Hier sind wir, ganz vorne. Der Aufbau von alternativen Wirtschaftsformen ist mit Sicherheit die größte Herausforderung für Venezuela. Im Ostblock hat man mit der Verstaatlichung der Wirtschaft bekanntermaßen nicht gerade positive Erfahrungen gesammelt. Das Privatunternehmertum jedoch kann in der Dritten Welt auch nicht als Modell gelten. In den Staaten des Südens sorgt unreglementierter Markt vor allem für Hungerlöhne und miserable Arbeitsbedingungen. Der venezolanische Staat fördert Genossenschaften als sogenannten Dritten Weg. Eine Kooperative, die auf einem liberalisierten Markt bestehen wollte, müsste zu ähnlichen Bedingungen produzieren wie ihre Konkurrenten auf dem Weltmarkt. Da man diesen Wettbewerb um die niedrigsten Löhne nicht mitmachen will, finanziert der Staat Maschinen, gibt Kredite und garantiert Absatzmärkte. Damit ergeben sich allerdings neue Probleme. Viele Genossenschaften existieren in Venezuela heute nur, weil sie auf öffentliche Förderung zählen können. Wenn es wieder nur darum geht, ein Stück am Erdölkuchen zu ergattern, werden die Förderprogramme am eigentlichen Problem, dem Fehlen einer produktiven Wirtschaft, nichts ändern. Felipe Pérez, Ökonom und Professor für Verwaltungswesen, war 2002, 2003 ein Jahr lang Minister für Planung und Entwicklung der Chávez-Regierung. Ich frage nach den wirtschaftlichen Perspektiven des Reformprozesses. Schnell wird deutlich, dass für Pérez die wirtschaftlichen Probleme von den politischen nicht zu trennen sind. Ich glaube, es ist falsch, wie das Thema Kooperativen heute behandelt wird. Meiner Ansicht nach muss die Bevölkerung zuerst die politische Macht bekommen, um dann selbst zu entscheiden, wie sie öffentliche Gelder verwenden will. Die Leute an der Basis wissen schließlich am besten, wer in ihrer Nachbarschaft es mit Solidarität und den Zielen des Genossenschaftswesens ernst meint. Stattdessen wird heute in Venezuela im großen Stil Geld verteilt. Es wird nicht überprüft, wer aus Überzeugung eine Kooperative aufbaut und wer nur ein Opportunist ist. Genossenschaften lassen sich nicht von oben gründen, sie müssen von unten aufgebaut werden. Nur so werden die Leute lernen, was eine Kooperative ausmacht. Genossenschaften sind nämlich effiziente, produktive Unternehmen, die unabhängig vom Staat sind und sich selbst unterhalten können. Felipe Pérez hat den Parteien der Regierungskoalition nie angehört. Er ist in einem Netzwerk von Basisinitiativen aktiv und strebt eine umfassende Selbstverwaltung an. Seine Kritik am venezolanischen Staat ist grundsätzlicher Natur. Dieser Staat lebt von der Erdölrente und das führt dazu, dass die Bürokratie bestimmten Interessengruppen dient. Auch Leute, die mit der Chávez-Regierung neu in die Verwaltung gelangt sind, spielen dieses Spiel weiter. Wir haben während unserer Zeit im Ministerium mit Formen partizipativer Verwaltung experimentiert. Wir wollten erreichen, dass die Entscheidungsgewalt in die Hände der Nachbarschaften und Dorfversammlungen übergeht. Wir haben so etwas angestrebt wie eine Föderation kommunitärer Regierungen. Natürlich bräuchte auch diese Form der Regierung von unten eine Verwaltung. Bürgerversammlungen können ja nicht permanent tagen. Allerdings haben wir in den 7 Jahren der Regierung Chavez auch gesehen, dass viele Leute in den Gemeinde- und Regionalverwaltungen, in der Regierung selbst und im Parlament nicht an diese Form von Demokratie glauben. Aus ideologischen Gründen, aber auch, weil es ihnen nicht zugute käme. Eine direkte Bürgerkontrolle würde der Korruption die Grundlage entziehen. Wenn man sich mit Ex-Minister Pérez unterhält, wird einem die ganze Widersprüchlichkeit der Regierung Chávez deutlich. Einerseits hat diese Regierung der armen Bevölkerungsmehrheit Möglichkeiten zur Beteiligung eröffnet. In der Verfassung ist erstmals von partizipatorischer Demokratie die Rede. Gesetze zur Bürgerbeteiligung sind in Kraft getreten. Andererseits macht der Staat die angekündigte Demokratisierung in der Praxis oft selbst unmöglich. Die Regierungsparteien sind ähnlich klientelistisch strukturiert wie die alten Parteien. Und Chávez wird ein autoritärer Politikstil gegenüber seinen Mitarbeitern nachgesagt. Diesen Widerspruch gibt es. Der Präsident hat einen Politikstil, der sehr von seiner militärischen Laufbahn geprägt ist. Er glaubt an die Führung von oben, vom Staat aus. In manchen Momenten war das nachvollziehbar. In den Krisenmomenten, als die Opposition und die USA so großen Druck ausgeübt haben, war es notwendig, dass jemand eine Führungsrolle übernimmt. Aber jetzt stellt sich das anders dar. Der Präsident und seine Mitarbeiter delegieren nicht gerne. Sie möchten alles kontrollieren. Chávez ist zweifellos sehr intelligent. Er hat ein beeindruckendes Gedächtnis. Trotzdem kann er sich natürlich nicht um alles kümmern. Deswegen wäre es jetzt an der Zeit, eine andere Art der Verwaltung aufzubauen. Es gibt ja bereits überall im Land selbstverwaltete Komitees, die für Fragen wie Gesundheitsprobleme, Sicherheitsfragen, Wasserversorgung, Infrastruktur und so weiter zuständig sind. Die Leute haben heute ein enormes Bedürfnis, dort mitzuarbeiten. Es ist wirklich beeindruckend, wie stark der Wunsch nach Selbstbestimmung in Venezuela heute ist. Was dort stattfindet, das ist die Revolution. Allí es donde está ocurriendo la revolución. Samstagabend im Sozialbauviertel 23 de Enero. Vor den Geschäften stehen Menschentrauben, hören Musik und trinken Bier. Dafür, dass das Viertel eine der höchsten Kriminalitätsraten Lateinamerikas haben soll, ist die Stimmung ausgesprochen entspannt. Im Lokal der Stadtteilorganisation läuft der Fernseher. Wie so oft spricht der Präsident, diesmal vor der UN-Vollversammlung in New York. Seitdem ich im Land bin, habe ich versucht, den Blick nicht zu stark auf die Person Chávez zu richten. Ich wollte eine andere Perspektive als die der Regierung kennenlernen. Aber letztlich kommt man um den Präsidenten nicht herum. Ich lasse die überwiegend betrunkenen Männer und Frauen zurück und betrete das Lokal. En la reunión de enero pasado de este año 2005 estuvimos en el Foro Social Mundial en Porto Alegre. Auf dem Treffen des Weltsozialforums in Porto Alegre haben verschiedene Redner geäußert, dass der Sitz der Vereinten Nationen nicht länger in den USA sein sollte. Wir wissen heute, dass es im Irak keine Massenvernichtungsmittel gab und trotzdem wurde der Irak gegen die Beschlüsse der UNO bombardiert und besetzt. Deshalb fordern wir die Vereinten Nationen auf, ein Land zu verlassen, das die UN-Beschlüsse nie respektiert hat. Es ist ethisch inakzeptabel, die menschliche Gattung einem Wirtschaftsmodell zu opfern, das sich durch galoppierende Zerstörung auszeichnet. Vor kurzem hat die US-Regierung uns Lateinamerikaner aufgefordert, unsere Märkte weiter zu öffnen. Das heißt, die neoliberale Politik zu vertiefen, wo doch diese Politik die Ursache für die großen Tragödien ist, die unsere Völker heute erleiden. Der neoliberale Kapitalismus und der sogenannte Washington-Konsens haben das Elend und die Ungleichheit auf unserem Kontinent verschärft. Herr Präsident, heute brauchen wir dringender denn je eine neue Weltordnung. Ahora más que nunca necesitamos, señor presidente, un nuevo orden internacional. Die Rede sorgt auch international für einiges Aufsehen. In den nächsten Tagen sind die US-Zeitungen voll von Meinungsartikeln. Erneut scheint Venezuela unter Druck zu geraten. Um zu verstehen, was Chavez mit solchen Auftritten beabsichtigt, bemühe ich mich doch noch um einen Gesprächstermin mit der Regierung. Es dauert eine ganze Weile. Die Mühlen der Staatsbürokratie mahlen langsam. Schließlich klappt es kurz vor meiner Abreise doch noch. Ich treffe José Vicente Rangel, den Vizepräsidenten und zweitwichtigsten Mann im Kabinett. Ich frage Rangel, der den Ruf eines geschickten Diplomaten hat, ob Chavez Attacken gegen die USA das südamerikanische Land nicht isolieren. Yo creo que llegó la hora de hablarle claro a los Estados Unidos, con mucha contundencia. Fundamentalmente porque hay que hacerlo. Que esa diplomacia con celofán, ese discurso terso. Ich glaube, es war an der Zeit, offen mit den USA zu reden. Diese Zellophan-Diplomatie, die Realität hinter freundlichen Formulierungen versteckt, ist anachronistisch, zumindest aus unserer Sicht. Die USA sind heute nicht in der besten Verfassung, um die Konfrontation mit einem Land einzugehen, das eigentlich nur Respekt einfordert. Denn darum geht es, Venezuela, um Respekt. Venezuela unterhält heute so vielfältige internationale Beziehungen wie noch nie zuvor in der Geschichte. Mein Eindruck ist, dass es die USA sind, die zunehmend isolierter dastehen, zumindest die Regierung Bush. Bei dem Gespräch mit dem Vizepräsidenten wird deutlich, dass sich Chavez Angriffe gegen die USA, anders als in den europäischen Medien häufig dargestellt, nicht einfach als populistische Stimmungsmache abtun lassen. Die Regierung bemüht sich im Rahmen ihrer Möglichkeit um die Stärkung einer multipolaren Weltordnung. Man will Gegengewichte zu den USA und den G8-Staaten aufbauen. So hat Venezuela die OPEC wiederbelebt, Bündnisse mit Entwicklungsländern in der ganzen Welt geschlossen, das von den USA angestrebte interamerikanische Freihandelsabkommen blockiert und die Wirtschaftsintegration mit den lateinamerikanischen Nachbarn vorangetrieben. Öl ist dabei Mittel der Politik. Mit Brasilien, Argentinien, Mexiko und Bolivien möchte Venezuela ein Unternehmenskonsortium namens Petroamerica aufbauen. Und auch in den USA erweitert der venezolanische Staat seine wirtschaftliche Präsenz. Unser Erdölunternehmen Citgo wird 3 neue Raffinerien in den USA bauen. Das ist für Venezuela, aber auch für den US-amerikanischen Konsumenten wichtig. Denn der eigentliche Engpass auf den Märkten besteht heute bei der Ölraffinierung. Außerdem wird das Unternehmen sein Tankstellennetz in den USA auf 14.000 Stationen ausbauen. Und drittens soll Citgo seiner Marktpräsenz ein soziales Profil geben, was US-Ölunternehmen heute nicht machen. Die venezolanische Regierung hat Krankenhäuser und Schulen und Altersheimen in armen Communities der USA Benzin und Heizöl zu solidarischen Preisen angeboten. Die Preise werden hoch genug liegen, damit der venezolanische Staat keine Verluste macht und trotzdem deutlich günstiger sein als die üblichen Marktpreise. Das ist problemlos möglich. Die internationale Lage ist für Venezuela heute günstig. Der hohe Ölpreis schafft finanzielle und politische Spielräume. So bleibt als größte Gefahr möglicherweise doch die eigene Unzulänglichkeit. Nichts, wiederhole ich die Kritik, die ich in diesen Wochen von Basisorganisationen immer wieder zu hören bekommen habe, behindert eine Veränderung in Venezuela so stark wie der Staatsapparat selbst. Die Antwort von Vizepräsident Rangel überrascht mich dann doch. Er versucht gar nicht erst, das Problem schönzureden. Ich würde Ihre Kritik noch schärfer formulieren, denn ich befinde mich im Inneren dieses Monstrums und weiß, wie die Staatsbürokratie funktioniert. Wir haben den anachronistischen Apparat des Zwei-Parteien-Systems geerbt. Wir haben eine alternative Wirtschaft und eine alternative staatliche Verwaltung aufgebaut, aber wir müssen auch vorsichtig sein, damit die neue alternative Bürokratie nicht genauso schlimm oder noch schlimmer wird als die der alten Republik. Schließlich ist Korruption nicht in erster Linie das Problem von Einzelpersonen, sondern einer politischen Kultur. Wir haben einen langen, komplizierten Weg vor uns, aber er ist auch sehr aufregend. Denn das, was wir hier machen, ist gewaltlos und hält sich an die Regeln des Rechtsstaats. Mein letzter Tag. Seit 1985 bin ich regelmäßig in Venezuela. Das Land hat mich immer wieder überrascht. Ich habe die Bevölkerung lange für unpolitisch, geradezu apathisch gehalten und dann 2003 beobachtet, wie ein gewaltiges Interesse an Mitgestaltung entstand. Präsident Chavez erschien mir anfangs als eitler, demagogischer Militär. Heute frage ich mich, ob er nicht auch ein Glücksfall ist. Für sein Land und für Lateinamerika. Zumindest hat er Menschen ermutigt, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen und beim Wort Politik nicht auszuspucken. Wie die Entwicklung weitergeht, ist offen. Es hängt davon ab, ob die Regierung bereit sein wird, den komplizierten Weg der Widersprüche weiterzugehen, den die partizipatorische Verfassung von 1999 weist. Das heißt, weder zur traditionellen Parteiendemokratie zurückkehrt, noch sich am kubanischen Einparteiensystem orientiert. Außerdem ist die Zukunft natürlich auch von den USA abhängig. Die Bush-Regierung verfolgt die Entwicklung in Venezuela mit offener Feindschaft und wirft Chavez vor, den Subkontinent zu destabilisieren. Venezuela seinerseits beschuldigt die USA, Interventionsszenarien durchzuspielen. Auch wenn ein Krieg zurzeit ausgeschlossen scheint, ein Attentat oder eine chilenische Lösung sind es nicht. Pedro Carmona Estanga, in condición de presidente de la República de Venezuela, juró ante Dios Todopoderoso. Suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes. Ich erinnere mich an meine letzten Begegnungen. Gegen Ende unseres Gesprächs sagt der Vizepräsident Rangel, Venezuela müsse eine neue Form von Demokratie wagen, in der die Bürger direkter regierten, die Macht von oben nach unten umverteilt würde. Es war fast die gleiche Formulierung, die auch die Stadtteilaktivistin Alicia Lopez und der Professor Felipe Pérez verwendet hatten. Die entscheidende Frage wird lauten, ob die drei damit auch tatsächlich das Gleiche gemeint haben. Venezuela. Notizen zur bolivarianischen Revolution. Ein Feature von Raul Zelig. Es sprachen Claude Dedemo, Esther Hausmann, Thorsten Ranft und der Autor. Technische Realisation Olaf Dettinger. Regieassistenz Claudia Katanek. Regie Thomas Wolfertz. Redaktion Thomas Nachtigall.